Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Polycast hier auf Polygamia. Ich bin die Lara und bei mir habe ich heute zwei ganz besondere Gäste, denn bei mir sind die Kati. Hallo. Und der Steffen. Guten Tag. Und diese beiden haben auch einen eigenen Podcast, beziehungsweise mehrere Podcasts, denn die beiden hört ihr ganz oft in Nerd, beziehungsweise der Sendung mit dem Nerd oder König der Podcasts oder Kati hat auch noch Schläfst du schon, also sehr, sehr viel und umtriebig. Und wir haben uns für diese Folge heute etwas Besonderes überlegt, nicht wahr, Steffen? Ja, genau, das ist so ein Crossover-Podcast. Ich habe das tatsächlich noch nie gemacht. Also der wird auf beiden Feeds dann parallel veröffentlicht, sodass unsere HörerInnen euren Podcast auch mal zu hören kriegen und umgekehrt. Genau. Genau, und umgekehrt. Und deswegen ist das Format heute auch so ein bisschen anders, also was heißt anders, also vielleicht anders, als ihr es gewöhnt seid, welche Fraktion ihr auch immer gerade angehört. Hauptsache, ihr hört diese Folge mal an und vielleicht habt ihr dann Bock, den anderen Podcast auch mit in euren Podcast-Feed mit hin aufzunehmen. Das würde uns sehr freuen. Und wir haben für euch ein ganz besonderes Thema auch mitgebracht. Und zwar reden wir heute über einen Film. Und zwar heißt der Young the Wolf Brigade. Und zwar also eine Netflix-Produktion. Ich weiß nicht, ob er überall auch so heißt. Ich glaube, im Original heißt er In Rang. Falls ich es falsch ausgesprochen habe, tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, wie man Japanisch ausspricht. Habe ich das halbwegs richtig gesagt? Es ist ein koreanischer Film, deswegen vermute ich, dass es koreanisch ausgesprochen wird. Oh, ja, meine ich. Und soweit ich informiert bin, heißt dieses Wort Werwolf. Aha. Genau. Da haben wir schon den ersten Hinweis, ja. was dieser Film vielleicht mit sich bringt. Aber so viel schon mal vorweg, keine Sorge, es ist kein Fantasy-Film oder Horrorfilm im klassischen Sinn, der mit Werwölfen zu tun hat. Es gab vor einigen Jahren mal so einen, ich glaube, britischen Horrorfilm, wo es auch um eine Soldaten-Spezialeinheit gibt, die irgendwo geht, die auf irgendwo eine Insel zu einer Übungssache fährt und dann von Werwölfen angegriffen wird und dann selber zu Werwölfen wird. Damit hat das nichts zu tun. Schade eigentlich. vielleicht ist das auch ein interessanter Film, aber darum soll es heute nicht gehen. Und The Wolf Brigade hat nochmal einen Vorbild, und zwar gibt es da ja auch einen Anime. Und der hieß, glaube ich, Jinro. Genau, Jinro, auch The Wolf Brigade im Untertitel, ist von Mamoru Oshii, glaube ich, in dem Fall, der auch Ghost in the Shell gemacht hat, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Genau, und wir gucken den Film oder haben den Film zumindest von unserer Seite im Rahmen des Japanuaries geguckt, der gerade läuft. Und haben da so ein bisschen die Regeln, wie soll man das sagen, gedehnt, denn das ist ja ein südkoreanischer Film in dem Fall, aber eben von einer japanischen Vorlage und unser Japanuary, unsere Regeln, sag ich immer. Ja. Außerdem sind wir beide so schlecht in Geografie, dass man froh sein kann, wenn wir auf dem asiatischen Kontinent bleiben. Und du warst ja während des Films auch überrascht, wie nah Südkorea in Japan ist, nicht? Ja, ich hatte Südkorea immer irgendwie eher so schon, also Korea generell, schon im südlichen Teil von Asien, aber auf der anderen Seite von Indien nochmal vermutet. Was? Okay. Ich bin halt wirklich schlecht in Geografie, tut mir leid. Okay. Ich kann nichts dafür. Ja, aber ich möchte jetzt auch nicht behaupten, dass wenn mir jemand eine leere Weltkarte gibt und sagt, pointe doch mal zu Korea, egal welches jetzt, ob ich das korrekt irgendwo platzieren könnte, wüsste ich ehrlich gesagt auch nicht so hundertprozentig. Kati, magst du noch mal ganz kurz erklären für die Polygamia zu oder Polycast-ZuhörerInnen, was der Japanuary überhaupt ist? Ja, der leitet sich ab von diesen vielen Themenmonaten, die rumgereicht werden gerne mal, also wie es den Horror Oktober gibt und den Dezember jetzt gab letztes Jahr, 2018, ist der Japanuary eben ein Monat, in dem japanische Filme geguckt werden und besprochen werden, auch im Podcast. In der Regel 8, weil 8 die japanische Glückszahl ist. Wobei das natürlich auch jeder frei für sich wählen kann. Wir bei Nerd haben uns für 8 entschieden tatsächlich. Also 8 im Podcast. 8 im Podcast. Wir gucken mehr, wir gucken aber auch das ganze Jahr über mehr. Wir haben gestern in der Sendung noch festgestellt, Japanuary ist bei uns irgendwie ganzjährig, also von daher. Genau, deswegen ist es irgendwie so ein bisschen, aber wir besprechen dann tatsächlich 8 Filme im Podcast. Andere Podcasts machen das ähnlich, die am Japanuary teilnehmen. Die besprechen dann gerne auch mal 2 Filme pro Folge, also das ist 4 4 Podcast-Folgen zum Japan Rail gibt oder ähnliches. Oder machen auch nur 3 im Podcast und gucken aber insgesamt 8. Genau. Also da ist, da sind die Regeln auch für jeden so auslegbar, wie man es mag. Und es gibt auch viele, die das nicht nur über den Podcast machen, sondern auch per Letterboxd-Review oder ähnliches. Über einen Blog oder einfach nur einen kurzen Tweet. Genau. Ja. Mhm. Aber geht vor allem um Filme, also jetzt nicht auch um andere popkulturelle Medien. Also ich habe schon Leute gesehen, die Mangas dann gesagt haben, hier ist Japanuary, ich lese jetzt mal einen Manga. Das war schon da, oder Bücher oder irgendwas in der Richtung. Die Idee ist aber natürlich im Ursprung aus Film-Twitter entstanden und dementsprechend. Und ist auch international, also den Japanuary gibt es jetzt in Deutschland ein zweites Mal. Es gibt aber Blogprojekte, die das irgendwie schon 8 oder 9 Jahre machen. Und also ich organisiere auch die FIT-Kuration und sammle da so die ganzen Podcasts zusammen. Und da ist jetzt, ich glaube, ein amerikanischer Podcast mit drauf. Genau. Und ein kleiner Tipp, wenn ihr das auch mal mitmachen wollt als Podcast, es bietet sich an, schon vorzuproduzieren. Wir haben letztes Jahr im Japanuary unfassbar viel am Stück gucken wollen müssen und dann auch direkt verpodcasten und raushauen und produzieren, und unser Phonic-Guthaben hat gelitten, und es lohnt sich tatsächlich vorzuproduzieren ein bisschen, das haben wir nämlich auch so gehandhabt. Ja, was machen auch viele Formate, machen genau das, die produzieren dann eben schon mal so ab Oktober, November dann schon mal vor, und genau. Ja, vorproduzieren ist immer hilfreich und gut und sinnvoll. Also wenn ihr da die Kapazitäten zu habt, kann ich da auch nur dazu raten. Und ich habe tatsächlich Japanuary auch erst letztes Jahr das erste Mal mitbekommen. Und wir machen das hier jetzt bei Polygamia gerade noch nicht, aber vielleicht für 2020 dann oder so. Also ich finde die Aktion auf jeden Fall super. Ich mag sowas immer total gerne, wenn so Spotlights auf gewisse Kulturkreise oder gewisse Bereiche gelegt werden, die sonst vielleicht immer so ein bisschen untergehen. Und da ist halt mittlerweile auch On Demand und Streaming eine ganz, ganz große Hilfe dabei, weil ja häufig man ja vorher nicht so den krassen Zugang hatte. Also Blu-Rays vielleicht schon, und DVD kriegt man ja da auch nicht so viel immer. Da kommen dann vielleicht mal so 5, 6 raus, die ein bisschen besser sind oder ein bisschen größer sind. Im Kino laufen auch ganz wenige nur. Das ist, finde ich, ganz schlimm und schade. Na, es ist vor allem immer sehr punktuell. Also gerade im Anime-Bereich laufen die mal so ein Wochenende. Das ist ganz häufig so. Und also ja, japanische Filme laufen schon auch im Kino, so ist es nicht, aber dann in so kleinen Programmkinos irgendwo, wo man dann vielleicht gar nicht so die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Ansonsten, wir empfehlen ja immer die Bibliotheken, die dann oft auch so ganze Programme einfach im Regal liegen haben, wenn mal wieder so eine Arthouse-Collection rausgekommen ist, wo dann auch mal so alte japanische Filme, sowas Kurosawa-mäßiges oder sowas dann noch. Das ist halt auch schon Japanuary. Oder man bedient sich eben, wie du gerade schon sagtest, bei verschiedenen Streaming-Anbietern, und die haben halt auch die gängigsten Anime-Filme im Angebot, so was man so erwartet. Die tauchen mal wieder auf und dann sind sie mal wieder ein halbes Jahr weg, aber in der Regel wird man das, was man gucken möchte, schon irgendwie bekommen können. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Also sie haben, glaube ich, für den Japanuary noch nie Geld ausgegeben, gezielt, ne? Nee, also höchstens, wenn wir ohnehin den Film in die Sammlung aufnehmen wollten, wenn wir es schon lange vorhatten und es sich anbot im Japanuary, aber explizit dafür Geld ausgegeben haben wir letztes Jahr bei Your Name, als wir im Kino waren, aber den hätten wir uns auch so im Kino angeguckt. Vermutlich, ja. Von daher ist es ist machbar, an die Sachen ranzukommen. Es ist vielleicht nicht ganz so bequem, wie abends einfach mal bei Netflix zu gucken, was gucke ich heute, und damit 2 Stunden rumzutrödeln. Ob das bequem ist, weiß ich nicht, aber das ist ja. Ja, das ist erstmal. Aber es ist verfügbar auf jeden Fall. Genau. Also, ich finde, mittlerweile ist es wirklich, ist das Angebot auf jeden Fall da. Auch für Leute, die jetzt nicht das Privileg haben, wie ich, in so einer Großstadt zu wohnen, wo es halt viele Bibliotheken gibt mit vielen Angeboten, wo es ein Filmmuseum gibt, wo es auch immer wieder asiatische Special gibt und viele Programmkinos. Aber wenn man halt irgendwie in der Kleinstadt oder auf dem Land wohnt, dann kann man halt zumindest über Netflix und Amazon Prime und Co. mittlerweile schon einiges bekommen. Und die Anime-Vorlage gibt es ja sogar kostenlos, ganz legal auf YouTube. Genau, bei Netzkino. Und wir haben den Jinro auch letztes Jahr schon im Podcast besprochen, beim TJ im Trollcontainer-Podcast. Das heißt, ich habe den Film, also was heißt aktuell, aber ich habe den vor einem Jahr das letzte Mal gesehen und war jetzt beim Gucken der Realfilm-Adaption nicht mehr so ganz fest im Thema, hat aber schon deutliche negative Aha-Momente, sagen wir es mal so. Okay, okay. Okay, da knüpfen wir gleich an. Ich wollte nur sagen, wir werden dann in den Shownotes natürlich eure Besprechung da von dem Anime mit verlinken, damit ihr vielleicht vorher oder danach nochmal reinhören könnt, um da ins Detail zu gehen. Wir werden uns natürlich jetzt immer wieder auf Jinro von 99, den Anime, beziehen, aber es soll jetzt vor allem um die 2018er Realverfilmung natürlich gehen, weil der Podcast soll jetzt auch keine 3 Stunden mit Bild für Bildanalyse sein. Wir sind keine minutenweise Jinro. Nee, das stimmt nicht. Genau. Steffen, du hast schon gesagt, du fandst ihn jetzt eher häufiger mal so ein bisschen negativ. Kathi, ging es dir da ähnlich? Jein. Also ich kenne die Anime-Variante nicht, also gar keine andere Vorlage, deswegen bin ich da relativ neutral an den Film rangegangen von der Seite. Ich hatte trotzdem mehrere Negativmomente. Da kommen wir dann vielleicht bei der Detailbesprechung nochmal drauf. Das Hauptargument war, dass ich nach ungefähr 1/4 Stunde das Gefühl hatte, jetzt könnte der Film zu Ende sein, aber er ging dann nochmal ein ganzes Ende. So. Ja. Der Film ist definitiv auch eine ganze Ecke lang. Ich weiß es nicht genau, 2:20, fast 2,5 Stunden, würde ich sagen. Und es ist halt auch wenn viel passiert und Action ist, hat er auch echt viele ruhige Momente. Und ich weiß nicht, soll ich einfach mal kurz zusammenfassen, versuchen, worum es geht? Oder fühlt sich jemand von euch berufen? Auf keinen Fall, ich kann das gar nicht. Ich hasse das. Okay, also wir befinden uns tatsächlich in Korea auch, also auch dort, wo der Film spielt, und es ist die Zukunft und es geht darum, dass die beiden Koreas sich tatsächlich wieder zusammengefunden haben und wieder als ein Land zusammen fungieren wollen und nicht mehr diese Teilung haben. Das ist der Vorspann. Das wird alles so erzählt über so eine Off-Erzählerstimme, um das Setting aufzubauen. Das dauert auch fast 10 Jahre so. Und dabei werden verschiedene Organisationen auch gegründet. Es gibt auch Gegenbewegungen und Proteste. Und daraus entwickelt sich dann eine Art Terrorgruppe, die Sekte. Und auf der anderen Seite gibt es eine Spezialeinheit der Polizei, die mit besonderer Härte vorgeht, die in dem Film, glaube ich, auch nur die Spezialeinheit genannt wird, wenn ich mich nicht irre, oder das Spezialkommando. Und dann gibt es noch eben verschiedene politische StrippenzieherInnen, die da dahinter stehen. Es gibt eben das Innenministerium und die Polizei, die da als normal lokale, regionale Einrichtung natürlich auch mit zu tun hat. Und die politische Führung ist auch natürlich irgendwo involviert mit so einer Art Geheimdienst und so weiter. Und da passiert eben auf den Straßen so eine Art Kräftemessen, aber auch eben hinter den Kulissen. Und daraus entwickelt sich ein auf mehreren Ebenen stattfindender Polit-Thriller, der aber gleichzeitig leider auch, und das leider ist von meiner persönlichen Meinung, noch gleichzeitig so eine Art Liebesgeschichte mit einbaut, die die sehr viel Raum bekommt. Und der Name des Films leitet sich von einer Abspaltung des Spezialkommandos ab, die Wolf Brigade, die eben auch nochmal ihr eigenes Ding durchzieht und nicht nur gegen die Sekte vorgeht, sondern auch gegen vermeintlich oder tatsächlich korrupte PolitikerInnen des koreanischen politischen Systems. Das ist so der Grundausgangs, die Situation. Und dann gibt es halt einen Polizisten des Spezialkommandos, der bei einem Vorfall, ich glaube, der blutige Freitag oder der schwarze Freitag, ich glaube, der blutige Freitag, wenn ich mich nicht täusche, dabei war, bei dem wegen falscher Informationen eine Klasse von Mädchen erschossen wurde von der Spezialeinheit, weil vermutet wurde, dass das ein Versteck oder ein Lager von TerroristInnen ist. Und das ist sein erstes Trauma, und dann beim zweiten Mal ist es dann so, dass eine Demonstration missbraucht wird von der Sekte, um erheblichen Schaden der Polizei zuzufügen mit Sprengstoffanschlag und so weiter. Und dabei wird ein minderjähriges Mädchen mit einer Bombe losgeschickt, und in den Kanälen unter der Stadt, da so operieren die Terroristen, wird sie aber gestellt und dieser eine Polizist oder Sonderermittler dieser Spezialeinheit stellt sie dann und will sie aber nicht erschießen und sie sprengt sich dann in die Luft. Und das hat natürlich auch wieder eine Auswirkung auf ihn. Und das, daraus entwickelt sich dann so ein bisschen in dieser Thriller, ja, die einen wollen ihn benutzen, um die andere Organisation zu unterlaufen. Und dann wird eine Schwester tritt auf den Plan, die ihn irgendwie dazu verführen soll, gegen die eigene Spezialeinheit eben vorzugehen. Und dann stellt sich dann irgendwann raus, ja, wer hat wie viel gewusst? Oder er hat noch einen alten Freund in der normalen Polizei und es ist ein sehr großes Verwirrspiel. Ich weiß nicht, spoilert man im Japanery komplett? Das können wir, glaube ich, halten, wie wir möchten. Da unsere Formate immer relativ kurz sind, machen wir das. Wir geben jetzt nicht jedes Mal eine Spoilerwarnung aus, wenn wir spoilern. Also das muss auch jeder Podcast-Hörer selber wissen, ob er sich uns aussetzen möchte. Ich würde tatsächlich sagen, wir steigen relativ früh ins Spoiler-Territorium ein, weil das Interessante an dem Film kann man ohne, glaube ich, nicht besprechen. Weil vieles auf die Inhalte, vor allem auf die späteren Entwicklungen und auf das Ende, vor allem das unterschiedliche Ende zwischen Anime-Vorlage und Realverfilmung, ist das, worüber man so ein bisschen sprechen sollte, finde ich. Deswegen, bevor wir das jetzt machen, vielleicht noch ein paar non-spoilery Sachen. Für Leute, die den Anime kennen, er hält sich bis aufs Ende sehr nahe daran. Viele Szenen sind fast 1:1 nachgestellt, finde ich. Ich finde, und das könnt ihr jetzt mal gleich auch nochmal ihr sagen, wie ihr das empfunden habt, ich finde ihn angenehm wenig overacted insgesamt im Vergleich zu vielen anderen, sowohl koreanischen als auch japanischen Filmen. Ging euch das auch so oder war das euch doch noch immer noch ein bisschen zu viel? Nee, also mir ist es tatsächlich sehr positiv aufgefallen, als wir so eine, weiß ich nicht, halbe Stunde im Film drin waren, dass es eben nicht so diese übertriebenen Bewegungen, übertriebenen Grimassen und sowas waren, die vielen Realfilmen aus dem gerade ostasiatischen Raum oft so eine unfreiwillige Komik für westliche Zuschauende verleihen. Sondern es blieb dann auf der Spannungsebene tatsächlich, ohne da irgendwie albern zu wirken oder irgendwas. Ob das dann im weiteren Verlauf der Handlung nicht vielleicht doch geholfen hätte, weiß ich nicht. Ich fand den Film sehr amerikanisch und ich glaube, das ist auch der Tatsache geschuldet, dass der Regisseur, ich den Namen gerade nicht auf dem Schirm, ich glaube auch mindestens einen Hollywood-Film gedreht hat. Und da auch sehr viel mitgenommen hat irgendwie und das südkoreanische Kino sich ohnehin eher Richtung Amerika dreht. Also ich glaube, ich habe eher auch tatsächlich ein Faible für südkoreanische Kino als fürs japanische Kino, zumindest was Realfilme angeht. Und so inszenatorisch fand ich diesen Film also an vielen Stellen sehr stark, gerade diese Einleitungssequenz, diese erste große Schlacht, das ist wirklich, als hätte man den Anime einfach 1:1 auf die Leinwand kopiert und toll ausgestattet, tolle Pyro-Effekte, alles sehr praktisch gehalten. Mir ist jetzt auch nicht großartig negativ CGI in dem Film aufgefallen. Das war ein sehr handwerklich solider gemachter Actionfilm in vielen Szenen, was man gegebenenfalls von einem Netflix-Film auch erstmal so nicht erwarten würde. Ne? Das ist ja, ich glaube, in Korea ist der normal im Kino gelaufen und dann jetzt eben, ich glaube, auch mit Unterstützung von Netflix, aber hier eben für den Rest der Welt praktisch dann eben auf Netflix gelandet. Und also einen so gut inszenierten Film sieht man auf Netflix, glaube ich, relativ selten. Ja. Das ist mir sehr positiv aufgefallen. Und was dieses Overacting angeht, was nicht da ist, funktioniert, glaube ich, auch deshalb gut oder hätte nicht gut funktioniert, wenn es da gewesen wäre. Aufgrund dessen, dass der Film an sich eine relativ deutliche und wenig subtile Bildsprache hat, schon am Anfang. wie gesagt, ich kannte keine Vorlage und einer der ersten Kommentare, die ich zu dem Film abgegeben habe, war so Rotkäppchen und The Wolf Brigade. Was es ja tatsächlich ist, aber ich wusste es halt nicht. Du hast es aber eben sehr deutlich dadurch, dass dieses Mädchen mit der Bombe in der Kanalisation eben diesen knallroten Umhang anhat und alles andere farblich da ein bisschen hinter zurücksteht und ähnliches. Der Film, da tut sich die Vorlage auch nichts. Was diese Metapher angeht, sind beide absolut kein Stück subtil. Das ist Absicht und das sollst du, glaube ich, auch relativ zügig merken. Also sowohl am Titel als eben dann auch am Kleidungsstil dieser auch Rotkäppchen genannten Botinnen. Also das ist schon Absicht, Ja, das ist auf jeden Fall das Hauptthema, was auch immer wieder aufgegriffen wird. Tatsächlich ist es wirklich so, dass Netflix den mitproduziert hat, also nicht nur die Rechte gekauft hat. Und in Südkorea war es tatsächlich Warner, die den mit ins Kino gebracht haben auch. Okay. Also auch eine amerikanische Firma, die eben dafür gesorgt hat. Und deswegen gebe ich dir recht, hat das Ganze wahrscheinlich auch diesen leicht amerikanisierten Look oder dieses Gefühl. Der Regisseur heißt Ji-Won Kim, der ein sehr, sehr bekannter Regisseur ist. Der hat Filme wie A Bittersweet Life, I Saw the Devil, A Tale of Two Sisters und the Good, the Bad and the Weird zum Beispiel gemacht. Das sind alles Filme, die man auch hier im Westen schon mal gehört haben kann, beziehungsweise die bei Leuten, die gerne mal koreanische Filme gucken, auch eigentlich alle irgendwo bekannt sind. Deswegen hatte ich eigentlich auch erwartet, dass das Ganze jetzt kein totaler Fail wird. kein Reinfall. Das Produktionsniveau ist auf jeden Fall recht hoch. Also man sieht, dass da auch viel Geld reingeflossen ist, finde ich. Und die Stimmung und Atmosphäre ist auch echt dicht. Also gerade die Szenen unten in der Kanalisation, die immer wieder auftauchen, die sind auch gut gemacht. Das ist halt jetzt nicht so wie bei vielen anderen Produktionen, dass man dann möglichst dunkel alles stellt, damit man wenig zeigen muss, sondern das funktioniert schon ganz gut. Und auch das Sounddesign ist ziemlich knackig. Was auf jeden Fall krass ist, und das ist natürlich der Vorlage wahrscheinlich geschuldet, der Film ist schon echt brutal. Ja. Das hatte ich jetzt auch nicht anders erwartet. Also dann der Anime nimmt jetzt auch keine Gefangenen, was das angeht. Mhm. Und das muss man auch wissen, wenn man in den Film reingeht, dass das jetzt nicht so ein klicki-bunti Digimon-Anime ist. Es ist halt kein Wohlfühl-Fantasy japanischer Anime irgendwas, keine Ahnung. Sondern es ist halt wirklich, der will halt wirklich nochmal eine andere Geschichte erzählen, auch der Film. Zumindest ist die Brutalität, so wie sie dargestellt wird, der gesamten Tonalität des Films angepasst. Also es ist halt, wie Steffen am Anfang schon sagte, kein unnötig negatives CGI zu sehen oder irgendwas, sondern es funktioniert so, wie es dargestellt wird, ganz gut. Mhm. Ja, ist aber brutal. Jetzt sagen wir mal so, Leute, die kein Blut sehen können, sollten den vielleicht nicht gucken. Deswegen die so eine kleine Warnung, wenn ihr da Probleme habt, dann da wird viel geschossen und viel ermordet und viel Blut spritzt auch, aber es ist jetzt weder übertrieben noch stilisiert wie jetzt bei einem John Wick oder bei irgendwelchen anderen amerikanischen Actionhelden oder so. Es bleibt auf einem glaubhaften Level, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Also vielleicht kann man bei dem Ende nochmal so ein bisschen drüber reden, aber das liegt halt daran, dass diese Spezialeinheit so eine spezielle Panzerrüstung anhat, die sie halt auch fast unverwundbar macht, mehr oder weniger gegenüber normalen Schusswaffen. Das ist vielleicht so das einzige Momentum, wo man sagen kann, okay, das könnte ein bisschen über das Glaubhafte hinausgehen, aber ansonsten die Leute werden zwar zum Beispiel immer wieder mal so durchlöchert und durchsiebt, aber die fliegen dadurch jetzt nicht 3 Meter durch die Luft oder spratzen in 1000 Körperteile, sondern sterben halt daran. Aber es ist nicht unblutig. Da müsst ihr schon aufpassen. Das ist jetzt nicht so wie so andere Fantasy-Anime-Verfilmungen, wo man dann kein Blut sieht oder wo das Ganze irgendwie so weggeschnitten wird oder so. Also da durchaus Vorsicht walten lassen. Dann Vielleicht gehen wir jetzt einfach in den Spoiler-Part über, weil ich glaube, für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, die wissen jetzt ungefähr, worum es geht, worauf sie sich einlassen. Und wenn sie den Film ohne Spoiler sehen wollen, dann können sie das ja jetzt tun. Für die Leute, die es schon gesehen haben oder für die Leute, die sagen, Spoiler machen mir nichts aus, ich möchte jetzt euren Podcast zu Ende hören, super, dankeschön. Und dann würde ich sagen, steigen wir direkt ins Spoiler-Territorium ein. Und da geht es ja dann am Ende vor allem, oder im Verlauf dieses Films geht es ja ganz viel darum, wer arbeitet eigentlich wirklich für wen und wer hat jetzt welchen Plot am Laufen. Und das aufzudröseln ist ja gar nicht so einfach, finde ich. Das sind so diese drei Fraktionen, die du eigentlich hast. Diese Sekte, die halt verhindern möchte, dass Nord- und Südkorea sich wieder vereinen. Dann hast du diesen Geheimdienst, der versucht, diese Sonderkommandoeinheit zu zerschlagen und so einen Putsch auch anzuzetteln. Dann nochmal in zwei Fraktionen unterteilt, dieses Sonderkommando, was auch irgendwie versucht, so eine Existenzbegründung zu behalten. Und dann aber immer so im Hintergrund diese zweite Fraktion, eben diese Wolf Brigade, die eigentlich erst am Ende des Films wirklich dann auch physisch auf den Plan tritt. Das ist eigentlich eher so ein Mysterium, den Film über ist. Und daraus ergeben sich eben die Spannungen, weil was ich weiß nicht, ob ich es hier so bestätigen möchte, da kommen wir dann vielleicht gleich im Laufe der Besprechung nochmal so zu. Im Anime ist es zumindest, dass man nicht so besonders klar sagen kann, wer ist jetzt der Böse. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt in diesem Film nicht so gut gelungen. Ja. Der Film kommt, da warst du auch ganz froh drüber, am Anfang mit dieser Erklärung daher, wie sich die Wolf Brigade überhaupt gegründet hat. Diese ganze politische Vorgeschichte wird erklärt und so. Ich habe danach trotzdem erstmal eine ganze Weile nicht verstanden, wirklich, wer ist jetzt gut, wer ist jetzt böse, wer verfolgt nochmal welches Ziel, weil relativ viel durcheinander geht. Es finden so kurze Gesprächsschnipsel zwischen den Köpfen der verschiedenen Organisationen statt, wo man aber auch nicht so ganz rauslesen kann, wer will jetzt was und wer ist jetzt mit wem in einer Einheit und wer mischt sich jetzt in eine andere Einheit ein und überhaupt. Und wer hintergeht wen und warum. Genau, also was sind so die Ziele tatsächlich so? Und das wird dann aber im Laufe des Films relativ schnell, relativ klar aufgedröselt, finde ich. Also man kriegt dann doch sehr gut mit wem man jetzt mitfiebern soll als zuschauende Person oder wer welche Ziele auch verfolgt. Der Geheimdienstchef wird relativ schnell inkompetent. Ja. Und bleibt unsympathisch und das ist so ein... Also der Film macht da relativ schnell deutlich, also welcher Fraktion man jetzt folgen sollte. Also macht da auch eine meiner Meinung nach sehr klare politische Aussage, die der Anime nicht macht. Das fand ich ganz angenehm, wahrscheinlich weil der Anime auch einen anderen Hintergrund hat, als es eben die Realverfilmung hat. Ich weiß nicht, ob das der Verfilmung nicht doch eher schadet. Ich weiß es nicht. Bin ich mir auch nicht sicher. Was ich schwierig fand, ist, dass in diesem Einleitungstext eben erzählt wurde, dass die Sekte sich gegründet hat, um diese Wiedervereinigung eben aufzubrechen, weil es der Bevölkerung mit der Wiedervereinigung nicht gut ging, weil die anderen Großstaaten, China und Japan etc., diverse Wirtschaftsembargos über Gesamtkorea verhängt haben und die Bevölkerung drunter zu leiden hatte. Das heißt, da ist so ein bisschen die Motivation der Sekte eher erstmal volksnah dargestellt. Im Laufe des Films wird sie aber permanent dargestellt als jemand, der Leute erpresst, zwingt zu Selbstmordattentaten etc. pp. Eine ganz klassische Terroristeneinheit. Die scheinbar wirklich die Wurzeln verloren hat irgendwie, aus denen sie sich mal gegründet hat. Und dadurch, dass ich aber diesen Satz am Anfang mitbekommen habe, ohne dann nochmal eine Einordnung von wegen, naja, die sind dann aber so ins Extrem abgeschwiffen, dass sie nicht mehr das tun, wofür sie sich eigentlich mal gegründet haben, dauert das Moment, bis du dahin umschaltest als zuschauende Person, fand ich schwierig. Der Geheimdienst, der erstmal so direkt Antagonist ist für den Helden, den Lin, ich bin so furchtbar mit Namen, die sind halt irgendwann derartig inkompetent, dass sie auch keine ernstzunehmende Bedrohung mehr sind. Und dadurch wird, ich weiß nicht, ob es Absicht ist oder unfreiwillig, halt dieser konservative Unterstützer dieses Militärstaates, der ja eigentlich ist im Kern, zumindest am Anfang, bis dann immer dieser Twist kommt, so plötzlich zum Sympathieträger des Filmes. Und das fand ich so schwierig, das fand ich so schlimm. Ja. Naja, man hat vor allem, also als die Hauptfigur, die erstmal so als Protagonist irgendwie in den Geschehnissen, manchmal aktiv, manchmal reaktiv, so ein bisschen die Zuschauenden leitet, ist es ja schon so, dass dieses Mitglied als der Spezialeinheit und des Polizeikommandos und von dem und jenen und dann später als Wolf Brigade, dass man eben irgendwie schon das Gefühl hat, man soll ihn irgendwie schon auch mögen, weil man sieht dann halt schon auch seine inneren Kämpfe immer wieder, auch gerne untermalt von so ein bisschen pathetischer Musik, finde ich, was im Anime so ein bisschen auch anders war, hatte ich das Gefühl. Aber er ist auch so dieser typische, und da kommt vielleicht auch, also ich weiß nicht, das ist gar nicht so unbedingt amerikanisch, aber das ist so dieser typische Protagonist, der kaum was sagt, immer nur lange guckt und bei dem man aber selten wirklich weiß, was bei dem jetzt gerade vorgeht emotional. Also das hat auch leider der Schauspieler meiner Meinung nach nicht so ganz gut rübergebracht, dass man an der Mimik oder so mal so ein bisschen Hinweise bekommen hat, in welche Richtung bei ihm das emotional gerade geht, bis zum Ende, wo er dann natürlich mit so Sachen wie Weinen anfangen und ganz deutlich sagt, das finde ich nicht in Ordnung, dann eine Einordnung bekommt. Auch deswegen fand ich das in der Realverfilmung gerade so ein bisschen schwierig. Was ich halt tatsächlich auch, was mir auch gefallen ist, ist tatsächlich die Rolle der Sekte ist, es ist eine andere auch, also die bildet sich in dem Anime, glaube ich, auch eben ohne diesen Zusatz mit dieser, weil da geht es, glaube ich, nicht um eine Vereinigung, wenn ich mich nicht irre, sondern um andere Dinge. Also die Entstehungsgeschichte ist ein bisschen anders. Da geht es auch um eine Wirtschaftskrise und viel Arbeitslosigkeit und dass sich das eher daraus bezieht, aber es hat ein bisschen einen anderen Subtext, finde ich. Und im Verlauf des Films von der Realverfilmung habe ich auch das Gefühl, dass die Sekte irgendwann dann plötzlich gar nicht mehr mitspielt. Also es gibt diese Figur der anderen Terroristin, die dann so auch, und das charakterisiert die Sekte ja dann auch für eine Meinung nach wieder so negativ, die dann so sagt, so jeder für sich, ne, ich muss schauen, wo ich bleibe, ich bin hier raus, viel Glück. So. So hatte ich das Gefühl. Ja, also zum einen zu dem Spiel des Hauptdarstellers würde ich dir zustimmen, es wird aufgefangen durch eine sehr gute Kameraarbeit an der Stelle, finde ich. Also du kriegst schon mit, was sein Gesichtsausdruck bedeuten soll durch das, was die Kamera dir dann zeigt in seiner Blickrichtung sozusagen. Das gleicht es so ein bisschen aus, ist aber tatsächlich mehr der Kamera zu verdanken als seinem Gesichtsausdruck in den meisten Fällen, würde ich mal sagen. Und ja, die Sekte verschwindet so ein bisschen, das wird so ein bisschen wegerklärt von dem, ist glaube ich der Geheimdienstler, der mit dieser zweiten Terroristin dann spricht und erklärt, naja, was glaubt ihr denn, wo das Geld her ist und wo das hin ist? Es ist ja jetzt vor einem Jahr verschwunden, genau wie euer Anführer, hoppla, wie könnte das wohl zusammenhängen? Denkt doch mal nach und so. Und das sieht so ein bisschen aus, als wäre diese Sekte halt eben auch nur, ich sag mal, eine Gründung gewesen von Personen, die Interesse daran haben, dass im Land einfach Konflikte herrschen, damit bestimmte andere Instanzen nicht abgesetzt werden. Also dieser, wie man es in VW Vendetta hatte, genau diesen, wir schieben das jemand anderem zu, damit wir selber als die Guten dastehen, die beschützen und für Ordnung sorgen und weiter an der Macht bleiben können. So. Ja, so dieser Plot ist da so, steckt da auch mit drin. Und ist aber tatsächlich dafür, dass die am Anfang in diesen Einstiegsszenen so hochgepusht wird und so die zentrale Achse zu sein scheint mit den Selbstmordattentätern, löst sie sich halt einfach in nichts auf am Ende. Es ist so ein Rauchwölkchen, das verpufft. Eben auch dadurch, dass dann die Terroristin, die noch da ist, kommt dann auch irgendwann raus, die ist vor einem Jahr oder sowas dann schon vom Geheimdienst angeheuert worden. Das heißt, auch ihre Rolle als Sektenmitglied ist im Grunde genommen dann hinfällig. Also spätestens da. Also das ist halt so, diese ganze Sekte als handelnde Figur oder als Entität in diesem Film, ihr wird so die ganze Daseinsberechtigung als Fraktion so ein bisschen genommen. Das ist, lässt dann plötzlich so ein Drittel der Tiefe so ein bisschen wegbrechen. Keine Ahnung. Ja, weil ich finde halt gerade angesichts der aktuellen politischen Lage, in der sich Nord- und Südkorea immer noch befinden, ist dieses Argument, sag ich mal, in so einer Diskussion, weil das sind ja alles Argumente in einer Diskussion, wie ein vereinigtes Korea aussehen könnte, was es bewirken könnte, was für Folgen es haben könnte, wie man mit diesen Folgen umgeht. Und Terrorismus ist ja leider immer noch, auch wenn es ein bisschen weniger geworden ist in der Welt, immer noch ein Thema. Und da fand ich das dann so ein bisschen schade, dass das nur auf diese eine Art abmoderiert wurde. Und es geht halt auch so ein bisschen hart in die Verschwörungstheoretiker-Ecke, dass der Terrorismus auf der großen Ebene eigentlich vom Staat mit organisiert wird, was so ein bisschen wie 9/11 was an inside job und so. Also ich finde das nicht unbedenklich, dass das mit reingekommen ist, weil ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht ganz gesagt täusche, ist genau dieses Element gar nicht im Anime drin, oder? Steffen, kannst du dich da noch dran erinnern? Naja, ich glaube, der Hintergrund im Anime ist ja, dass die Nazis, glaube ich, den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben und sich in Japan ein faschistisches Regime gebildet hat. Und das soll eben aufgehebelt werden, und wenn ich mich richtig erinnere. Und da steckt dann keine Regierung hinter der Sekte, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich glaube, dass die eigenständig sind, aber das ist relativ genau ein Jahr her, dass ich den gesehen habe, deswegen kann ich es nicht genau sagen. Ja, aber ich meine mich jetzt nicht falsch zu erinnern, bei mir ist es nicht ganz so lang her, aber es ist halt ein langer Film, und da gehen manche Sachen dann so ein bisschen unter. Also ich meine, dass das was ist, was der Realfilm jetzt reingebracht hat, und das finde ich ehrlich gesagt ein Fehler, dass das so drin ist, weil das geht wirklich in eine sehr seltsame Richtung, und wenn das dann auch so stehen gelassen wird, ist das so ein Punkt, wo ich sage, puh, also das kann man auch ganz falsch verstehen, wenn man will. Ja, das ist richtig. Was ich zudem schwierig fand, also der Film versucht ja so eine politische Ebene hinter allem aufzumachen, auch indem er zeigt, wie eben verschiedene Menschen von verschiedenen dieser Organisationen angeheuert und benutzt werden, um Politiker aus dem Weg zu räumen. Mein Problem dabei ist, dass ich immer nicht weiß, auf welcher Seite diese Politiker dann stehen. Also ich komme jetzt nur mal aus einer Demokratie, vielleicht ist das in Korea dann anders, keine Ahnung, aber ich lebe zumindest in einem Regierungssystem oder einem politischen System, wo nicht alle Menschen, die Teil der Regierung sind, automatisch die gleiche Meinung vertreten. Sondern da gibt es Fraktionen, die unterschiedliche Ziele verfolgen oder die gleichen Ziele, aber mit unterschiedlichen Mitteln oder wie auch immer. Und ich sehe, da werden Leute umgebracht von irgendwem. Also gerade die Szene mit der Yun Lee heißt sie, glaube ich, im Auto, wo sie den Fahrer und den Typen auf der Rückbank erschießt. Ich weiß nicht, wer die waren, was die wollten und warum die aus dem Weg geräumt werden mussten von ihr. Das wäre für mich eher so ein James-Bond-Move, um seinen Doppel-Null-Status zu kriegen oder so. Das sind so Strohpuppen und Platzhalter manchmal so ein bisschen so. Der ist von der Regierung, der ist von einer Spezialeinheit, der ist vom Innendienst, Geheimdienst. So, da hat man so relativ schnell dann auch raus, okay, die sind so angezogen, das ist unser Held, in Anführungszeichen, Held ist er ja auch nun wirklich nicht. Man kriegt die Fraktion schon irgendwann mit, aber sind die nur noch da, um sich selbst irgendwie zu bedingen irgendwie. Das ist so ein Selbstzweck, Mittel zum Selbstzweck manchmal so. Ja, also da fehlen oft Motivationen dahinter und Agenten, die, also nicht Agenten, sondern Agendas. Agenden? Mehrzahl von Agenda. Agendi? Halt. Agenda, ey! die irgendwie das Ganze nachvollziehbarer machen und die diesem ganzen Konstrukt des Films eine Struktur verleihen, der ich folgen kann. Weil das war nach ungefähr einer Stunde, anderthalb, mein Problem. Ich wusste plötzlich nicht mehr, okay, da rennen jetzt Leute, ich kann die mittlerweile so halbwegs zuordnen. Also nicht so dieses Problem, das man ja manchmal hat als europäischer Mensch, dass man die Gesichter nicht auseinanderhalten kann. Auch dafür die Kostümierung, sage ich mal. Ich konnte die dann durchaus zuordnen, habe die Gesichter wiedererkannt, aber ich wusste nicht, was die wollten. Ich wusste nicht, auf welcher Seite die stehen, was die für ein Ziel im Leben haben, was die für ein politisches Ziel haben, ob das bloß blinde Befehlsempfänger sind oder ob die eigene Interessen verfolgen oder irgendwas. Das war alles nicht da. Und dadurch, dass man halt nach und nach auch neue Informationen über die bekommen hat, hat sich dann das bereits etablierte Bild gegebenenfalls ja auch nochmal geändert. Also das ist ja ein Kniff, den auch der Anime macht, also ganz lange mit den eigentlichen Motiven der Figuren zurückzuhalten, um es dann im letzten Drittel einem so alles vor die Füße zu kotzen, um es mal ganz, ganz deutlich zu sagen. Das macht der Film auch, definitiv. Hier ist es aber der Handlung eben nicht mehr zuträglich. Mhm. Also es ist verwirrt hier viel, viel mehr. Also den Anime muss man auch mehr als einmal gesehen haben. Also das hilft nicht, wenn man den einmal sieht. Man versteht den wahrscheinlich beim zweiten, dritten Mal besser. Also das ist ein sehr dialoglastiger, ein sehr hintergründiger Dialog oft im Anime. Und die Zeit, obwohl der Film so lang ist, die Realverfilmung, nimmt sich der Film halt eben keine Zeit für Dialoge, sondern eher für lange Kameraeinstellungen, für ausgediente Actionsequenzen, die ganz toll gedreht sind. Also ich hab jetzt nach Weihnachten das erste Mal Die Hard gesehen. Es gibt ganz viele Szenen, die genau sind wie in Die Hard. Also das ist der Feuerwehrschlauch. Der Feuerwehrschlauch. Ja, genau. Ja, aber es ist halt genau, also es ist optisch sieht das alles toll aus, aber es ist halt so, weiß ich nicht, man kann mir auch aus verschiedenen Filmen die Action-Szenen zusammenschneiden und die Landschaftsaufnahme und dann kommt das Gleiche mal raus. Ja, es ist wirklich so. Und also der Film ist einen Tacken bunter als der Anime, also der Realfilm, und wahrscheinlich, weil dargestellt werden sollte, wie, oh, wir sind hier in der Zukunft, saßen wir aber auch nicht nach aus, weil die sind halt in normalen, aktuellen Autos rumgelaufen, hatten die normalen Klamotten an. Also ich habe mich nicht gefühlt wie in der Zukunft. Ich habe mich gefühlt wie im Südkorea des Jahres 2018-19. So, ja. Und das war, also das sah, ich meine, klar, dass wir jetzt nicht die technologischen Sprünge machen, die man uns damals in Zurück in die Zukunft versprochen hat, ne? Wo ist mein Hoverboard? So, ne? Das haben wir nicht gekriegt. So, aber also da werden wir jetzt auch in 15 Jahren oder in 10, 20 Jahren nicht landen. Aber die, weiß ich nicht, unser Held, der hat so ein Klapp-Nokia-Handy. Ja. Selbst aus heutiger Sicht wirkt das antiquiert. Das ist seltsam. Aber haben Sie nicht letztens Werbung gemacht für ein Smartphone, das man zusammenklappen kann, damit der Bildschirm geschützt ist? Das war ein ganz normales Nokia-Klapp-Handy, weißt du, so ein Schiebehandy, wo dann unten so eine Tastatur rauskommt und alles. Das machen nämlich. Bestimmt sind die Akkusicherer als die Smartphones. Das ist so ein altes Filmtrope. Deswegen haben so viele Leute heute noch diese Klapp-Handys, weil die kann man dramatisch zusammenklappen, wenn das Telefonat beendet ist. Das stimmt, genau. Das stimmt. Das ist ja eins der Dinge, die ich ohnehin im realen Leben sehr vermisse, seit es diese Schnurlos-Telefone gibt und Smartphones und sowas. Du kannst nicht mehr wütend den Hörer irgendwo auf die Gabel knallen. Das geht einfach nicht mehr. Ah! Dann hörst du auf einer Seite nur so einen Knack. Genau. Hallo, bist du noch dran? Ja, nein. Ja, und wenn du dein Smartphones in die... Nicht. Genau, und wenn du dann aus Ärger das Smartphone in die Ecke pfeiferst, dann ist auch nicht gut. Nee, die Nokias haben das noch überlebt, aber die modernen Smartphones machen das nicht. Eher nicht. Ja, genau. Ja, stimmt. Also man fühlt sich eher, deswegen ist es auch so ein bisschen unangenehm, weil es eben diese Jetztzeit so stark irgendwie gefühlt evoziert. Und das macht es, wenn man das ein bisschen abstrakter gemacht hätte, wäre es vielleicht noch ein bisschen besser geworden. Ja. Die Rüstung dieser Sondereinheit, die sind ja absichtlich so gestaltet. Das ist ja Steampunk. Ne? Ja. Also eben aus dem Zweiten Weltkrieg heraus entstanden, mit diesen großen gasmaskenartigen Helmen und diesen Tanks auf dem Rücken und all das. Das ist ja absichtlich so gewählt. Und die nehmen die hier auch eins zu eins einfach so ins Reale über. Ich weiß nicht, ob man das nochmal erklären muss. Also diese Anime-Version von Jinro ist ja der dritte Teil einer Reihe. Es gab vorher zwei Realfilme. Das heißt, man hat diese Rüstung auch schon mal in real auf der japanischen Kinoleinwand in dem Fall gesehen. Das ist also nicht das erste Mal, dass man das sieht. Aber es passt halt nicht in so ein Zukunftssetting. Also das ist halt total seltsam. Auch so dieses Aufleuchten dieser roten Augen. Das sieht toll aus. Das sind aber alles Einstellungen aus dem Anime, die in die Zeit einfach besser gepasst haben. Das wirkt tatsächlich oft so. Also gerade diese zweite Verfolgungsjagd durch die Kanalisation, wo dann ganz oft wirklich aus so einem ganz dunklen Kanaleingang ein rotes Augenpaar rauskommt, das ist derartig eine Anime-Optik einfach, die da stattfindet. Total. Ich finde die schön, aber es ist irgendwie nochmal ein anderer Ton in dem Film so, der da irgendwie nicht originär herkommt. Also der ist halt auch, also der ist sich einfach tonal nicht sicher, was er sein möchte. Ein Politdrama oder ein knallharter Actionfilm. Und da gehört dann auch ein total unmotiviert explodierendes Auto dazu. Das ist okay. Also wenn man einen harten Actionfilm möchte, wird man hier definitiv das bekommen, was man kriegt. Also der Film war mir in seinen lauten Momenten aber zu laut. Also selbst diese Sequenz in dem Museum, die ist ein etwas besserer Fassung auch im Anime gibt. Dies im Anime ist die richtig geil geschnitten. Du weißt jederzeit, wo sind die Figuren. Dann versteckt er sich, das ist auch alles dunkel, die sind nachts da. Mhm. Versteckt er sich hinter einer Ecke und wartet ab und schießt und rennt dann und dies und das und wartet. Das ist wirklich ein sehr taktisches Vorgehen, was er da in dem Anime macht. Und hier ist es einfach nur stumpfes Geballer und es ist so traurig. Also da geht dem Film auch sehr viel an Identität verloren, meiner Meinung nach. Also sehr viel Style, den der Anime einfach hat. Ja. Das ist leider wahr. Die Sequenz war mir auch ein bisschen zu lang. Und das ist dann wieder der Punkt, wo dann die Zeit drauf geht, die man vielleicht eher für andere Sachen hätte verwenden können oder sollen. Weil als sie dann auch aus dem Museum dann raus sind, geht die Action-Sequenz ja noch ein Stück weiter, als sie dann im Anime auch ist, wo sie dann einfach davon flüchten mit einem Auto, mehr oder weniger, ist es ja hier nochmal länger, wo dann nochmal sich gegenübergestellt wird und nochmal irgendwelche Sachen sich zugerufen, um diese Gegenüberstellung zwischen den vermeintlichen früheren Freunden, sag ich mal, noch zu dramatisieren. Und das ist halt was dem Film dazu noch das Leben so schwer macht, finde ich, sind nämlich die persönlichen Konstellationen, die da noch dazukommen. Also das ist so schon verwirrend genug, finde ich. Und dann hast du halt dazu noch diese Problematik, dass du diesen Protagonisten hast und dann hat er noch seinen ehemaligen Kollegen oder Freund von früher, von der Akademie oder wo auch immer der herkam. Ich krieg's jetzt schon nicht mehr auf die Reihe. Und dann hast du noch den Chef von der Wolf's Brigade quasi und dann hast du noch die angedeutete Liebesgeschichte und dadurch wirkt es halt noch verwirrender, wer, warum und das Ganze schwankt dadurch auch eben so zwischen einer gesellschaftlichen Bedeutung und nur dieser ganz persönlichen Bedeutung immer, dass es eigentlich doch nur um ihn und seine Freundschaft zu X oder seinen Gehorsam zu Y oder seine Liebe zu Z geht. Und das beißt sich meiner Meinung nach eben so ein bisschen ins eigene Fleisch, sag ich mal. Und wenn du halt eben auch auf der anderen Seite, wie ihr schon gesagt hast, nicht mitkriegst, wer jetzt warum gestorben ist und du siehst auch überhaupt nicht, was für eine Auswirkung das hat, wenn da jetzt drei PolitikerInnen ermordet werden, das merkt man irgendwie auch nicht so richtig, dass dann was da in der Bevölkerung oder in der Gesellschaft dadurch passiert oder so. Und das noch mit den persönlichen Konstellationen macht den Film halt für mich noch komplizierter. Ja, also da ist auch ein bisschen der Maßstab nicht da bei den ganzen Aktionen, die die verschiedenen Parteien ausüben, dass du halt wirklich nicht siehst, wie du schon sagst, wo sind die Auswirkungen für alle. Das hast du in amerikanischen Produktionen ja oft, dass dann irgendwelche NachrichtensprecherInnen eingeblendet werden, die dann nochmal von Ausnahmezustand ausgerufen in Stadt XY, Plünderungen finden statt etc. pp. Angst setzt sich durch und Proteste sind erweitert worden oder keine Ahnung was. Und das hast du hier alles nicht. Also du hast auch nicht das Gefühl, dass das alles irgendwie im Untergrund stattfindet, weil die reißen da ein Museum, das sich auf der Spitze eines Aussichtsturms befindet, quasi ein. Das kriegen Leute mit. Aber es hat trotzdem irgendwie, scheint da alles so drüber hinweg zu gehen. So. Also das ist so dieses, sie schaffen es nicht, auf der persönlichen Ebene zu bleiben und zu sagen, okay, das ist jetzt der persönliche Kampf der zentralen Figuren, die wir haben, sondern sie versuchen es auf eine politische Ebene zu hieven, aber für die politische Ebene fehlt eben die Tragweite, die über die Figuren hinausgeht. Und das macht es, glaube ich, so schwierig, dem Ganzen dann auch zu folgen, weil es wirklich eben so dieses, ich weiß nicht, ist es jetzt politisch, ist es privat, ist es... Was ist es denn? Ja. Es ist sehr klandestin. Ja. Ja. So könnte man es auch ausdrücken. Das stimmt, auf jeden Fall. Ja, und es geht, also mir geht es da gar nicht darum, dass, also das ist so ein bisschen das andere Extrem zu vielen amerikanischen Filmen, die einem bis aufs Letzte auch nochmal alles von einer Figur erklären lassen. Das ist ja das andere Extrem, was mich eher so nervt an vielen amerikanischen Filmen, wo dann irgendwie nochmal eine Szene kommt, wo dann der Schurke wirklich nochmal alles erklärt oder irgendwie eine andere Figur sagt und sagt, pass mal auf, eigentlich ist es alles so und so und so und so. Und dann, damit die Zuschauerschaft auch ja nichts selber denken muss. Hier haben wir halt so das gegenüberliegende Extrem, wo man halt nichts wirklich großartig erklärt bekommt. Und das, was man erklärt bekommt, reicht dann eben nicht dazu aus, dass man denkt, wow, okay, krass. Und dann kommt noch diese ganze Rotkäppchen-Sache obendrauf. Als wäre es nicht schon genug komplex und kompliziert, kommt dann noch so eine, ich sag jetzt mal, fadenscheinige Metapher. Und die hat der Anime da tatsächlich noch stärker als jetzt die Realverfilmung, aber auch die Realverfilmung schreckt da nicht da zurück, dass auch wirklich bis aufs Äußerste immer wieder hervorzukramen. Und das liegt zum einen daran, dass diese Rotkäppchen-Geschichte als Geschenk von dem Mädchen an den Protagonisten gegeben wird und dann auch immer wieder vorgelesen und zitiert wird und auch der Chef referenziert es dann irgendwie auf seine Art und Weise und sagt, ja, im Märchen wird der Wolf erschossen, im wahren Leben ist es andersrum und so, und die ihr habt schon gesagt, mit der roten Farbe wird da auch viel gespielt, also auch das die zweite Frau, das zweite Mädchen hat ja dann dieses rote Cape und dieses mit der Kapuze immer auf. Ich fand das irgendwann nur noch anstrengend, muss ich sagen. Vor allem, weil der Film und die Realverfilmung damit nicht konsequent umgeht. Im Anime ist es halt eben so, dass die Geschichte halt vorgelesen wird und es ist nicht die klassische Grimms-Version, sondern so eine Grimdark-Version, wo dann der Wolf schon die Großmutter gefressen hat und dann kommt das Rotkäppchen dazu und kriegt nur gruselige Fragen gestellt und wird dann am Ende auch gefressen. Und das ist ja auch das, was im Anime passiert. Rotkäppchen stirbt ja am Ende. Also das war das, wo ich dann den Film am Ende der letzte Viertelstunde nur noch angeschrien habe. Ja. So, jetzt geh endlich zu Ende. Du warst doch schon fertig. Jetzt fang doch nicht wieder von vorne an. Ja. Also es zieht sich, das Ende zieht sich und eben die letzte, die weibliche Nebendarstellerin sitzt dann im Zug und fährt irgendwo in ihre Freiheit. Und wo ich denke, das ist schon ein wichtiger Plotpunkt, dass sie am Ende des Animes stirbt. Das ist ein ganz klarer Hinweis darauf zu sagen, nee, also der Kollege, dem wir jetzt hier irgendwie 2 Stunden hinterhergelaufen sind, das ist nicht der Held. So. Und das hätte diesem Film, glaube ich, nochmal den nötigen Twist gegeben, den ich gebraucht hätte, um halbwegs versöhnlich damit rauszugehen. Und das traut man sich nicht und es ärgert mich. Es ist wirklich so, man kriegt halt nicht mal so ein, also wenn man jetzt komplett blind in diesen Film reingehen würde, also ohne zu wissen, wie die Story funktioniert, würde einem das nochmal so ein bisschen die Schuhe ausziehen, den Boden und den Füßen wegreißen, wenn er sie plötzlich erschießt, einfach um klar zu machen, so, es gibt hier kein Gut und Böse, die sind alles Arschlöcher, Entschuldigung, aber so keiner von denen ist irgendwie der Saubermann mit der weißen Weste. Und er ist hier in dieser Realverfilmung einfach der große Held. Er ist John McClane aus Südkorea. Also das ist so. Ja, das ist extrem. Ganz abgesehen davon, dass wir ungefähr 5 letzte Einstellungen in diesem Film haben. Oh ja, es ist Herr der Ringe all over again. Aber hallo. Es ist unfassbar nervig. Und es ist halt wirklich so, es ist halt auch nicht konsistent innerhalb der Filmlogik und der Charakterlogik irgendwie so. Also der hat vorher irgendwie streng nach Befehl gearbeitet und ist immer mit den Kommandos auch sehr gut gefahren, die sein Vorgesetzter ihm gegeben hat. Ne? Die haben ihn gewarnt, die haben ihn gerettet, die haben ihm Zuflucht gewährt etc. Die haben ihm seine Ausrüstung gebracht, wenn er sie brauchte. Und plötzlich so, weiß ich nicht, plötzliche Befehlsverweigerung für jemanden, der keine Ahnung, vielleicht ein hübsches Lächeln hat, aber mit dem er sonst jetzt auch so viel positive Erfahrung eigentlich nicht verbindet. Und irgendwann gibt es ja auch die Szene, die liegen dann ja in diesem Bunker oder diesem kaputten Haus und sie fragt ihn dann, wie lange weißt du es schon? Und er weiß ja im Grunde genommen sehr lange schon, dass sie nicht das ist, was sie vorgibt. Und trotzdem gibt es da diese angedeutete Liebesgeschichte. Die basiert nicht auf Vertrauen. Also das kann nicht sein, dass nur weil Männlein, Weiblein da im Bild sind, dass sie sich automatisch miteinander verlieben. Also das reicht ja für mich nicht als glaubwürdige Liebesgeschichte. Das ist Überhaupt nicht. Das funktioniert einfach wirklich gar nicht an der Stelle. Und das ist extrem traurig. Und wie gesagt, wenn ihr sagt, dass die Rotkäppchen am Ende des Anime tatsächlich tot ist, das wäre wesentlich stimmiger, alles in allem. Ja. Das ist eben diese Parkplatzszene, ne? Also bevor die dann ins Auto gestiegen werden. Und er sagt dann, die fahren ja, glaube ich, nochmal woanders hin und bringen sie dann da um, weil er auch ihre Leiche nicht unter den anderen liegen haben möchte und gibt ihm dann den Befehl, sie zu töten. Und das ist so, das ist einfach die Konsequenz dieser ganzen Handlung, wird in diesem einen Moment einfach zusammengeführt. Es kulminiert einfach wirklich in diesem einen Moment und es ist so ein starker Moment. Und das ist, glaube ich, auch das, warum ich diesen Anime letztes Jahr nochmal, ich habe den als Jugendlicher irgendwann in den 2000ern mal im Nachtprogramm bei Arte gesehen, also da, wo Animes dann so plötzlich so Kult wurden und dann auch dann bei Arte die etwas anspruchsvolleren Animes abseits von Dragon Ball und Pokémon gelaufen sind, dann als junger Erwachsener gesehen und nicht verstanden. Und war dann ganz froh, ihn dann mit knapp 10 Jahren Abstand nochmal gesehen zu haben. Und das war, muss ich ganz ehrlich sagen, diese Verfilmung hat mich in meiner Intelligenz oft ein bisschen beleidigt. Also das war mir zu platt und zu laut und zu sehr nach vorne. Ja. Also ja, das ist ganz gut, ja. Das Happy End für alle fand ich halt wirklich so mit, dass, also ich hätte vielleicht noch irgendwo damit leben können, dass sie davon kommt. Ne? Mhm. Also es spaltet sich in dem Moment vom Anime ab, in dem er mit der Waffe in der Hand gesagt bekommt, du musst dich jetzt töten. Und dann zieht der Chef von der Wolf Brigade mit allen anderen ab. Mhm. Und lässt aber noch so einen Scharfschützen übrig, um sicherzugehen, dass er es macht. Und im Anime fängt sie dann auch an, wieder unter Tränen dieses Rotkäppchen-Märchen zu zitieren, schmeißt sich an seine Brust und er drückt dann ab, sie ist tot. Man sieht da nur noch, wie der Scharfschütze seine Waffe wieder wegsteckt und der Chef sitzt da und sagt, dass der Wolf auch das Mädchen frisst. Punkt. Mhm. Und dann ist der Film aus. Im Anime. Und in der Realverfilmung kommen dann noch 20 Minuten. Dann nämlich ist es so, dass der Scharfschütze den Chef anruft und sagt, die Zielperson lebt noch. Dann denkt man erst, okay, der Scharfschütze muss sie jetzt umbringen. Aber nein, der Chef sagt, Abbruch, zieh ab, ich kümmere mich selber darum. Zieht sich auch so eine Panzerrüstung an, fährt zurück, das Mädchen ist mittlerweile über alle Berge und dann gibt es eine Actionsequenz, wie sich die beiden kloppen. Ja. Völlig unnötig. Und dann am Ende dieser Actionsequenz stehen die beiden sich gegenüber, jeweils mit einer gezogenen Waffe, reden über die verschiedenen Positionen, die sie haben, was irgendwann dann auch in so Plattitüden abdriftet, wo ich mir denke, okay, ja Leute, sowas habe ich jetzt auch schon 10-mal gehört und hat mit der vorigen Handlung auch relativ wenig zu tun. Mhm. Und dann sagt der Protagonist einfach irgendwann, es ist Zeit für mich zu gehen, legt seine Waffe hin. Die Kamera schwenkt an die Decke und man hört einen Schuss. Schnitt. Und du weißt nicht, was passiert ist. Du siehst dann den Chef, wie er irgendwann wieder zu seiner Spezialeinheit geht. Dann siehst du ich glaube, das ist der Sohn oder der Neffe oder irgendwas. Der kleine Bruder. Der kleine Bruder, genau, von dem Mädchen. Genau. Zum Zug. Dann kommt sie dazu und dann steht er auch noch draußen lebend. Und da habe ich überhaupt nichts mehr kapiert. Hat der Chef ihn jetzt leben lassen? Wo hat er dann hingeschossen? Warum hat er ihn leben lassen? Das ergibt einfach für keinen Sinn. Niemanden. Nein, an gar keiner Stelle. Zumal es irgendwie das erste Mal ist, dass der Lin überhaupt so viel am Stück redet. Ja, so ganz plötzlich findet er, oh, ich kann ja auch sprechen. Ja, genau. Ich meine, man weiß ja über die Produktion so wenig, hat er sich vorher den Text immer einfach nicht merken können und haben sie das bei Humphrey Bogart überspielt durch die Kameraeinstellung, keine Ahnung. Plötzlich kann er aber sprechen und hat einen Text. Aber wie du schon sagst, es passt halt zu nichts von dem, was vorher passiert ist. Es funktioniert einfach alles insgesamt nicht so richtig, auch warum er so versucht, so emotional zu argumentieren gegenüber seinem Chef, den er doch jetzt eigentlich auch schon ganz schön lange kennt und wissen müsste, der ist für emotionale Argumente nicht zugänglich. Ja. Da hätte ich doch ein paar logische, rationale Argumente vielleicht gewählt an seiner Stelle, aber nein, hat er nicht gemacht, egal. Vielleicht, weil er das Reden nicht so geübt ist, ist möglich. Und das ist halt wirklich, das ergibt so gar keinen Sinn. Also das ist alles irgendwie, keine Ahnung, dennoch dieser Leitspruch, wenn der Chef da in sein Trainingsgebäude reingeht, ne, so dieses, wenn du leben willst, stirbst du, wenn du sterben willst, lebst du, irgendwie so. Genau. So, what? Was? Ist? Hä? Ja, und ist auch nicht Philosophie erklärt. Nicht vielleicht mal am Anfang von so einem Film einblenden, genau. Damit man über den Film hinweg diese Philosophie aus verschiedenen Perspektiven durchdeklinieren kann. Das wäre nett gewesen. Nein. Mhm. Machen wir ganz am Ende. Selber hast du ja am Bahnhof auch nochmal, weil ja. Dann der Protagonist geht ja auch nochmal an so einem Schild vorbei, wo irgendein Philosoph irgendeinen klugen Satz sagt, wo man sich dann auch denkt, hä, was hat das denn jetzt mit diesem Film zu tun? Ja. Also entweder checken wir es alle nicht und haben irgendwo fehlen uns da der Horizont oder der Film erklärt es nicht gut. Ja. Ich tippe auf Letzteres. Das glaube ich auch. Also, ich gebe ja immer noch so den Credit, dass ich kenne mich zu wenig in der Kultur aus. Vielleicht sind das da ganz berühmte Zitate, die irgendwie in den Philosophieklassen der weiterführenden Schulen durchgearbeitet werden und alle koreanischen Kinder verstehen das. War das nicht ein westlicher Philosoph? Der hatte doch Der zweite war ein westlicher Philosoph. Bei dem ersten war kein Quelle angegeben. Ich wusste zwar nicht, wer das war, aber ja. Keine Ahnung. Es kann ja trotzdem sein, bei uns wird ja auch Konfuzius durchdekliniert. Okay. Also es kann ja trotzdem sein, dass es da irgendwie einer der Sprüche ist, die in dieser Kultur verankert sind, aus welchem Grund auch immer. Hm. Das weiß ich aber nicht. So. Hm. Und ich kriege auch keinen Hinweis darauf, weil das wird vorher überhaupt nicht mit Philosophen gearbeitet. Also keiner von den ganzen Politikern, Geheimdiensten etc., wenn die miteinander reden, diese kurzen Schlagabtäusche haben, auch da kommen nicht irgendwelche Zitate von Philosophen oder so, wo man sagen könnte, okay, das ist ein Ton, den dieser Film mitbringt. Das kommt dann so aus dem Nichts. Ja. Ja. Und, ja, sag du. Nee, was ich wollte nicht, ich wollte nur bestätigen. Achso, okay. Genau. Weil die ganzen Chefs von den verschiedenen Institutionen, die handeln rein machtpolitisch. Mhm. Da geht's nur um den eigenen Vorteil. Und der Chef von der Wolf Brigade sagt, wenn du das Richtigste, wenn du was verändern willst, dann musst du Opfer bringen. Diese Plattitüde, ne, die wir ja auch schon von ganz vielen Schurken immer wieder gehört haben, die sagen, ja, man muss halt auch mal ein paar Tausend töten, damit ein paar Millionen, ne, oder das, damit Gerechtigkeit, damit man die... Ja, es ist halt schon immer wieder dieser Nihilismus, der da so durchdrückt oder der so scheinbar eine richtige Philosophie vielleicht versteckt hält. Das ist halt Quatsch. Und die Gegenseite argumentiert aber halt nur, aber das ist unmoralisch. Und dann, wie du schon gesagt hast, aber Moral interessiert den Typ nicht. Hat es in den letzten 10 Jahren, die in dieser Film spielt, nicht interessiert. Wieso glaubst du jetzt, dass er sich plötzlich dafür interessiert? Und anscheinend interessiert er sich ja dann wirklich plötzlich dafür, weil er ja seinen anderen Gegenüber dann gehen lässt, ohne dass es irgendwie erklärt wird. Mhm. Und dann funktioniert halt auch diese ganze Wolfsmetapher überhaupt nicht mehr, die er vorher noch so überheblich und bedeutungsschwer sagt, wir sind nicht Menschen im Wolfsfell, sondern wir sind Wölfe im Menschenfell. Und ich denke mir so, ja, aha, okay, wow, Edgelord. Aber am Ende zieht das dann nicht durch. Also was macht das dann mit der Aussage des Films? Was will mir dieser Film jetzt am Ende eigentlich sagen? Dass die Moral gewinnt? Nein, aber es gibt halt auch keine Auflösung. Also man sieht halt auch nicht, dass sich durch die Handlung irgendwas gesellschaftlich verändert hätte. Mhm. Also ist jetzt Nordkorea und Südkorea einig, Vaterland, keine Ahnung. Genau. Und freuen die sich jetzt, es ist wirtschaftlich für alle besser. So, es ist wirklich so ein kleiner, klandestiner Krieg, der da stattfindet. Ja. Zwischen diesen drei Fraktionen und diesen drei Leuten im Grunde genommen. Einmal diesem am Ende nur noch komplett überdrehten Geheimdienstchef, der komplett Bezug zur Realität von denen haben wir gar nicht angesprochen bis jetzt. Ne? Nee. Weil der ist ja wirklich am Ende nur noch Comedy, glaube ich. Ja, dein Lieblingssatz von ihm ist ja auch der letzte, ne, wo er dann in der Kanalisation niedergeschossen wird. Und was sagt er denn da nochmal? Dieses, wir sind gar nicht so verschieden, du und ich. Genau. Oh! Ja, das war so geil. Und das war halt im Anime... Stimmte das halt auch? Also im Anime sind die sich halt auch gar nicht so unterschiedlich. So, das passte da halt. Aber in dem Film eben nicht, sondern er ist halt irgendwie so dieser Emporkömmling, so dieser zweite Chef, der irgendwie versucht, Karriere zu machen, der am blutigen Freitag dann irgendwie den Schwanz eingezogen hat und gesagt hat, nö, ich wechsle die Abteilung, mir wird das ja alles ein bisschen zu hart, ich werde jetzt so ein Schreibtisch-Cowboy. Und dann aber anfängt irgendwie... Diese Parkplatz-Szene, wo er dem anderen dann dieses Schimpfwort, was ich nicht wiederholen möchte, an den Kopf schmeißt. So, wo ich denke, ey, was bist du denn hier für so ein peinlicher kleiner Hampelmann? Also das ist doch echt... Ja, vor allen Dingen so diese... Der fällt halt auf jeden Köder rein, den man ihm hinschmeißt. Ne? Der durchschaut wahrscheinlich nicht mal seine eigenen Pläne, geschweige denn die der anderen. Und bringt am Ende seine eigenen Leute um, da in der Kanalisation, wo der eine kommt und sagt, ja, der ganz alleine ist die Wolfbrigade und so. Und dann schießt er den halt über den Haufen. Und ich so, hä? Und der lässt sich halt auch so leicht übertölpeln. Dann hängen sie einfach diesen Sender, den das Mädel hat am Anhänger, den hängen sie einfach irgendwo hin. Und der hat halt dieses Funkgerät, was gleichzeitig auch ein Radargerät ist. Wir haben doch gewitzelt, dass es irgendwie aus dem Y-Heft kommt. Das ist irgendwie das Detektivset oder so, keine Ahnung. Er merkt, dass sich das nicht mehr bewegt und geht da trotzdem hin. Und was ist das denn? Ja, also so dieses, er kriegt mit, dass seine Leute irgendwie versuchen, mit Sprengfallen und allem möglichen den Typen in seiner Rüstung auszuschalten, glaubt aber trotzdem, dass der Punkt, den er da auf seinem Radar hat, ihn zu dem Typen in der Rüstung führt, der sich aber die ganze Zeit bewegt, aber der Punkt bleibt gleich und irgendwie, hä? Also es ist irgendwie sehr seltsam. Und er war ja früher einer von denen, also er muss doch wissen, wie er arbeitet. Also das kann sich doch nicht geändert haben. Nee. Also der hat doch Insight, das hätte man ganz anders ausspielen müssen eigentlich. Also zwei perfekte Gegner, also irgendwie. Ja, ne? Und wenn er tatsächlich der unfähige Typ ist, als der dahingestellt wird, wie ist er dann überhaupt erstmal in diese Spezialeinheit gelandet, um dann wieder austreten zu können? Das ist ja auch irgendwie nicht logisch dann. Ja. So, wo ich denk, also, nee. Der Kollege ist also wirklich fast schon der Tiefpunkt des Filmes. Also ja. Hätte der Film sich ein bisschen weniger ernst genommen, hätte das gepasst. Mhm. Das ist so ein Eddie Murphy-Charakter. Mhm. So irgendwie, keine Ahnung. Ja, beziehungsweise, also das erste Mal, wo ich gedacht habe, irgendwas passt an der Figur ist nicht, ist, wenn er diesen einen Sektentypen verhört und dann aus Versehen erschießt. Ja. Also, das ist so eine Slapstick, das ist so eine Deadpool-artige Huch. Und dann macht er immer mit so Reißzwecken, so die Post-its. Und wir haben dann noch gewitzelt, irgendwie nachdem er in das erste Post-it-Zielscheibe reingeschossen hat, hält er mir die Pistole so an die Wange und das Post-it, das zweite hat aber woanders hingeklebt. Also er kann sich nicht mal seine eigenen Zielscheiben halten. Und da habe ich mir schon gedacht, was ist denn das für eine seltsame Figur? Ja. Ja. Ja. Also die ist richtig unlogisch. Die ist von A bis Z nicht durchdacht in diesem Film. Nee. Das ist irgendwie, der ist nur dafür da, habe ich den Eindruck, damit die anderen irgendwie beweisen können, dass sie toll sind. Das Ding ist aber halt, wenn du einen unfähigen Gegner hast, beweist du auch nicht selber, dass du toll bist, sondern dass du nur weniger unfähig bist als ein unfähiger Gegner. Ja. So, also wenn man nochmal zu Stirb langsam, Die Hard zurückreferenzieren, John McClane kann sich ja auch nur wirklich beweisen, weil Hans Gruber so gut ist oder so schlau oder so anders. Ja. Deswegen gilt ja auch Hans Gruber beziehungsweise die Darstellung von ihm immer noch als einer der besten Schurken im Action-Genre, weil er einfach nicht dieser typische, ziemlich banale, strunzdumme Haut drauf ist. Ja, genau. Und das fehlt hier halt. Du hast hier halt auch irgendwie keine Figur, die du auch irgendwie respektieren kannst, auch wenn sie böse ist, weil auch der Chef der Wolf Brigade ist ja nicht in dem Sinne eigentlich, wird ja nicht als stumpf dargestellt. Der ist ja schon ein guter Taktiker und all das, aber so richtig Respekt hat man vor dem halt auch nicht, weil auch da zu wenig kommt, zu wenig Tiefe und am Ende ist er auch inkonsequent. Also keine der Figuren wird so richtig gut ausgeschrieben, dargestellt, sodass man die Handlungsmotivation auch irgendwann am Ende vielleicht nachvollziehen kann. Und wenn sie dann sowieso nochmal umgedreht werden, ist es gleich doppelt verwirrend und unbefriedigend. Und ich muss dann sagen, wenn ich dann schon so einen langen Film gucke, der eigentlich mit so einer spannenden Ausgangssituation mit wie, was könnte ein vereinigtes Korea eigentlich bedeuten, daherkommt, dann muss ich sagen, bin ich halt jetzt echt auch mega unzufrieden mit diesem Film und kann ihn eigentlich auch nicht empfehlen. Ja, also der vielversprechendste Schurke, den sie haben, der taucht halt auch gar nicht auf im Film, weil das wäre meiner Meinung nach der Sektenführer, der in der Lage ist, mehrere Zellen dieser Sekte zu organisieren, Anschläge zu organisieren, Leute zu rekrutieren und auch Leute zu erpressen und so zu terrorisieren, dass sie für ihn arbeiten. Mhm. Aber der ist halt nicht da. So, der wird auch direkt zu einer Nichtigkeit erklärt, sobald klar ist, okay, der ist irgendwann abgetaucht. Der hat, so wie der Film anfängt, das meiste Potenzial als Gegner, als Gegenspieler. So, weil du sagst, okay, du hast da jemanden, der scheint gut organisiert, der nutzt diese Proteste, um eigene Anschläge zu verüben. Die haben Ausweichmanöver und Wege gefunden, um sich in Sicherheit zu bringen und trotzdem weiterzuarbeiten. Die arbeiten offenbar in verschiedenen Zellen zusammen, können aber kommunizieren untereinander. Haben auch so eine Art tote Briefkästen, was in dem Gespräch zwischen den beiden Terroristinnen dann nochmal zum Vorschein kommt, so ein bisschen angedeutet wird. Das scheint mal ein gut organisiertes Netzwerk zu sein, aber dadurch, dass sie den direkt aus dem Weg geräumt haben, bevor der Film im Prinzip anfängt, haben sie sich halt eines wirklich guten Schurken beraubt. Und die anderen Figuren, die sie da hinstellen, werden dem nicht gerecht. Ich muss an anderer Stelle nochmal eingrenzen. Also ich kann schon damit leben, dass der Film erstmal ergebnislos ist. Ich kann auch damit leben, dass alle Figuren scheitern. Also es hat ja zumindest in der Anime-Vorlage, die ja ganz ähnlich zumindest vom Setup ist, auch nicht wirklich irgendwer was gewonnen. Also ist ja nicht so, dass jetzt da das große Ziel ist. Aber dann soll da auch ein Verlust am Ende stehen. Also dafür, also es kann halt nicht sein, dass sich alle benehmen wie die Kinder im Grunde genommen. Der eine klaut dem anderen die Schippe, bis einer weint. So, ne? So, und das ist ja das, was in diesem Film im Grunde genommen die ganze Zeit passiert. So, du hast mir was weggenommen, jetzt muss ich dich aber dafür hauen. So, Aber es ist ja nicht wirklich, es passiert ja nichts. Niemand verliert dadurch was. Also ein paar Leute werden erschossen und verlieren das Leben, okay. Aber ja, so, also weder die, man, es wird einem ja gar nicht so richtig klar, ob jetzt irgendwie diese Einheit aufgelöst wird, ob es Korea dadurch besser geht, gesamtgesellschaftlich so. Man versteht ja gar nicht, was ist das Ergebnis. Also ich kann ja damit leben, dass Verluste da sind und dass man auch mal nicht den Sieger hat in irgendeiner Situation. Aber da muss ich auch klar haben, wie er dann verloren hat und was er verloren hat und was dieser Verlust mit der Figur und der Zukunft dieser Figur auch macht und nicht irgendwie dieses, ja, ich stehe am Bahngleis und winke noch mit einem weißen Taschentuch. Und ja, ja, also das war, dass er sich dann auch nochmal hinstellt und sie sich sehen und bedeutungsschwanger anblicken, das war halt auch einfach zu viel für mich. Ich meine, es wird im Realfilm, anders als im Anime, wird, glaube ich, gibt es eine Szene, wo dann gezeigt wird, dass der Geheimdienstchef sich erklären muss oder vor Gericht muss oder abdankt oder so. Aber das ist ja, also das kann es ja nicht sein. Also das geht so unter in diesen gesamten Schlusssequenzen des Films. Dadurch, dass ja der Geheimdienstler, mit dem wir quasi den ganzen Film über zu tun haben, nur der stellvertretende Einzel ist, da passiert halt auch nicht wirklich was. Ne? Also du weißt, im Zweifelsfall kriegt der Chef jemand anderen dran, der den Kopf hinhalten muss, und er bleibt im Amt. Und darum geht es ja auch die ganze Zeit. Die wollen ja erst den Lin, wollen sie ja erst als Strohmann mehr oder weniger dahinstellen, nach dem Motto, ja, der hat eine psychische Vorbelastung, den stellen wir da jetzt als Sündenbock hin. Das ist ja, scheint ja ohnehin gängige Praxis zu sein, da jemanden hinzustellen, der dann einfach die Verantwortung dafür übernimmt. Und das ist auch eine Drohung, glaube ich, irgendwie, die der Chef dem Vertretungsheinz macht, nach dem Motto, sie übernehmen die Verantwortung. Und sagt dann noch, nee, mach ich nicht. Ich so, doch, du Feigling, mach halt. Ja. Ja. Genau, und das ist halt auch, also es ist das Einzige, wo dieser Geheimdienstchef scheinbar so ein bisschen Recht behalten hat. Ganz am Anfang unterhält er sich mit dem Chef der Wolf Brigade und erklärt, dass er den Lin besser kennen würde als irgendjemand sonst. Und der Chef von der Wolf Brigade war noch so, na, wenn sie sich da mal nicht irren. Und der Plan von dem Geheimdienstler ist ja, den Lin über das Mädchen, über die Frau zu kriegen, ne, die Terroristin, so, dass sie so Honigfalle ihn rumkriegen soll, weich machen soll, wie auch immer, damit er dann irgendwie so. Und das gelingt ja tatsächlich, weil er sie am Ende eben nicht erschießt. So. Mhm. Und plötzlich hat die größte Nulpe dieses gesamten Films doch mit irgendwas Recht behalten. Das fand ich auch irgendwie komisch. So, also das passte dann doch wieder nicht, weil wenn er das so gut einschätzen kann, warum alles andere nicht? Naja. Ja, also auch da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass diese Liebesbeziehung zwischen beiden halt einfach nicht glaubwürdig ist. Wo der Anime noch ein, zwei Szenen mehr hat, wo die beiden sich so annähern. Es gibt da so eine Szene an so einem Jahrmarkt, wo so ein kleiner Junge dann ankommt mit so einem Luftballon und der stolpert dann und sie hilft ihm auf und der Luftballon fliegt davon. Da sieht man dann, dass er so irgendwie, oh, die kümmert sich voll um ein Kind und ist total lieb. Nett und die kann ja gar nicht böse sein und so, da ist dann diese Zuneigung sogar noch eher glaubwürdig als im Film, aber im Realfilm, aber im Anime erschießt er sie ja trotzdem. Und genau das ist ja eigentlich der Knackpunkt am Ende, dass er, obwohl er diesen moralischen, emotionalen Konflikt in sich trägt, eben sie trotzdem erschießt. Und das passiert ja eben nicht im Realfilm. Und dann, also, wie gesagt, mir ist nicht klar, was dieser Film am Ende mir jetzt eigentlich sagen wollte. Außer Dinge sind ganz schön kaputt in der Politik in vielerlei Hinsicht. Aber dazu brauche ich diesen Film halt nicht. Oder habt ihr irgendwie eine Idee, was der Film vielleicht sagen wollte, auch wenn er es nicht geschafft hat? Ich finde halt sowieso schon, dass das Setting halt geändert worden ist, schon sehr schwierig. Also, klar, irgendwie die Nazis haben den Krieg gewonnen, ist das auch nicht unbedingt super innovativ. Und gerade in einem Klima, was wir heute haben, das habe ich aber, glaube ich, am Anfang auch schon mal gesagt, ist so dieses Versuchen aufzudröseln, was mit Nord- und Südkorea sein kann, schon ganz interessant. Die haben sich ja auch jetzt letztes Jahr angenähert. Es gab ja diesen Handshake. So, aber wie gesagt, der Film geht diesen Weg einfach nicht zu Ende und diskutiert, also wirft zwei, drei Fragen auf, vergisst diese Fragen und erzählt die Anime-Handlung nach. Und das ist nicht besonders gut. Nee, das passt nicht so ineinander. Also man hätte ja auch, man hätte auch einfach sagen können, man sagt, dass das faschistische Nordkorea, den Südkorea einfach sich einverleibt hat oder so. Mhm. Oder dass es da halt irgendwie, und dass dadurch dann so eine Art Faschismus, dann, also, ne, dann hätte man eine ähnliche Thematik, ohne auf diesen Nazis haben den Weltkrieg gewonnen, zurückgreifen zu müssen auf diese Trope. Das hätte man schon irgendwie hinkriegen können. Aber so ist die Dynamik halt auch einfach eine ganz andere. Wie wir schon gesagt haben, mit dem Widerstand und mit den verschiedenen Kräften im Land und so weiter. Und dementsprechend, also, weil ihr noch gar nichts von den beiden Sachen gesehen habt, dann würde ich eher dazu tendieren, den Anime zu empfehlen. Wobei man da eben auch sagen muss, das ist ein Film von 99, der ist, da ist natürlich auch vieles der Zeit geschuldet, beziehungsweise da sind natürlich auch viele Ideen, die es heute oder Entwicklungen gab, nicht drin einfach. Also das darf man nicht vergessen. Das ist natürlich kein Film, der irgendwie jetzt, also der hat immer noch irgendwo eine Bedeutung, klar, und eine Message, die man mitnehmen kann, aber er kann natürlich sich nicht beziehen auf die Sachen, die seit 99 passiert sind, und das merkt man dann in der einen oder anderen Sache auch. Eine kleine Position, die ich persönlich gesehen habe, was mir ein bisschen besser gefallen hat bei der Realverfilmung, ist, dass es mehr Frauenrollen gab als im Original. Ich glaube, da gab es tatsächlich wirklich nur dieses kleine Mädchen und ihre vermeintliche größere Schwester. Hier war es jetzt so, dass im Widerstand, also in der Sekte waren schon Frauen dabei und in der Wolf Brigade sind Frauen dabei. Das fand ich zumindest eine positive Entwicklung. Das möchte ich jetzt nicht außen vor lassen bei all der Kritik. Ja, wobei hat die hauptweibliche Figur verhältnismäßig blass ist irgendwie. Also die hat halt wirklich keine eigene Agenda, sondern ist wirklich nur Plot-Device die ganze Zeit. Also dieses, das ist ja mein Lieblingsmoment in Episode 7, wo Finn die Hand von Rey nimmt und sie sagt, ich kann alleine laufen, und das ist sie halt gar nicht. Also der nimmt sie halt die ganze Zeit an die Hand und zieht sie an sich hinter sich her. So. Das stimmt. Ja. Ja, also die ist nur Spielball und hat keine eigene Handlungsmacht, das stimmt leider. Also sie versucht es ja nicht mal. Nee. Sie versucht es ja nicht mal. Und sie sagt dann am Ende, ich hatte ja keine Wahl. Naja. Naja, das kann man anders sehen. Aber es stimmt schon, dass zumindest rein durchs Zeigen eine gewisse Repräsentation stattfindet. Da gebe ich dir recht. Also dass dann in allen beteiligten Gruppierungen, Organisationen etc. Frauen auch durchaus zu sehen sind in mehr als Kaffeebringen-Rolle. Ist auf jeden Fall gegeben. So, das lässt schon ein bisschen hoffen, aber naja. Ich weiß nicht, die kriegen halt nichts zu sagen und nichts zu tun. Also die beiden aus der Wolf Brigade, die man sieht, die dürfen halt irgendwie die Terroristin dann im Auto zwischen sich nehmen und ihr die Tür aufmachen beim Aussteigen, und dann war es das mehr oder weniger. Ja, also man hätte vielleicht eine der handelnden Hauptfiguren auch einfach mal mit einer Frau besetzen können. Das wäre ja überhaupt kein Problem gewesen. Also vielleicht Geheimdienstchefin oder so, ne? Mhm. Oder Anführerin der Wolf Brigade. Aber da ist, weiß ich nicht, das wäre vielleicht sogar wieder zu progressiv. Das kann ich nicht so gut einschätzen, wie da Korea so auch tickt gerade. Würdet ihr dann auch so weit gehen, dass ihr sagt, Anime gucken, Realfilm nein, beides nein, beides ja? Ich finde den Anime, das ist für mich so einer der modernen Anime-Klassiker, würde ich fast schon sagen. Einfach weil es mal ein politischer Film ist, der andere Dinge diskutiert als diese ganzen Science-Fiction-Filme, die oft so sehr philosophisch sind. Also gerade Ghost in the Shell ist ja ein sehr philosophischer Film, also so diese ganze Angst vor der Technologie, die da drin steckt. Und hier bei Jinro in dem Fall ist es ja ein sehr politischer Film, eben auch ein Action-Film, so, was mir da sehr gut funktioniert. Und gerade wenn man den Anime schon ein-, zweimal gesehen hat, braucht man die Realverfilmung halt gar nicht gucken, finde ich. Weil die Realverfilmung bringt einfach nichts Neues, nichts Eigenes. Und wie schon gesagt, die eigenen Ideen, die da sind, werden nicht konsequent weiterverfolgt. Und alles andere ist dann doch relativ nah, aber nicht konsequent gut genug umgesetzt, wie in der Anime-Verfilmung. Also sollte man den Anime kennen, kann man den Film ganz auslassen. Ich muss der Realverfilmung zugutehalten, dass es einfach echt gut gedreht ist. Also die Special Effects sind gut, die Kostüme sind super, es ist sehr detailliert gemacht, Kameraeinstellung. Das ist ein handwerklich ordentlich gemachter Science-Fiction-Action-Film, Polit-Thriller, keine Ahnung. Also Das Polit nehmen wir mal raus, das haben wir ja diskutiert. So, so, den kann man sich mal auf einem lauen Abend oder wenn man zwei Abende hat, keine Ahnung, wohl mal angucken, aber es ist halt auch nicht mehr als ein schöner Bildschirmschoner, so für die ganzen Explosionen. Der ist halt auch tonal so anders als die Anime-Verfilmung, dass man, also ich als, schon auch als Fan der Original, des Originalfilms, der hat mich eher verärgert als gefreut, sagen wir es so. Also ich würde sagen, Anime, yay, Realfilm, nay. Ich kenne den Anime ja noch nicht, deswegen kann ich dazu wenig bis gar nichts sagen. Also ich könnte viel dazu sagen, aber es wäre halt nicht fundiert. Bei dem Realfilm, ich hatte das Gefühl wirklich erst so nach einer Stunde und einer Viertel oder anderthalb Stunden ungefähr, ich das erste Mal das Gefühl, es müsste der Film langsam mal zu Ende sein. Ich hätte alles, was danach kam, auch wirklich nicht mehr gebraucht. Also so die ersten anderthalb Stunden kann man den gucken und dann kann man ihn auch wieder ausmachen. Es passiert nicht mehr viel. Man verpasst nichts mehr. Die Reveals in Gänsefüßen, die danach kommen, sind halt keine. Die sieht man schon, weiß ich nicht, auf 100 Kilometer Entfernung. Das braucht man dann halt nicht mehr. Ich finde den Anfang, der ist handwerklich gut gemacht, wirklich. Ich finde den optisch schön. Ich finde das toll, wie diese Wolf Brigade ganz am Anfang sich durch die Kanalisation arbeitet, erst alle Lichter ausgehen und diese roten Augen auftauchen und so. Optisch ist ja toll. Super. Aber wie gesagt, handlungstechnisch kann man den nach anderthalb Stunden wieder ausmachen. Und in den zwei Stunden, die die Realverfilmung dauert, kann man halt besser den Anime ein zweites Mal gucken, weil das wird man müssen. Also ich kann euch versprechen, wenn ihr den Anime das erste Mal seht, werdet ihr das auch nicht kapieren. Also das ist auch in der Kommunikation mit anderen, die den Film kennen, die haben auch gesagt, okay, ich gucke dann aber demnächst noch ein zweites Mal, um nochmal so ein paar Details im Dialog mitzubekommen. Da sind sehr viele Nuancen drin. Und dass man die nicht mitbekommt, liegt auch nicht unbedingt an der deutschen Synchro. Die haben sich da wirklich Mühe gegeben. Ja, das stimmt. Ja, der ist irgendwann in den 2000ern, glaube ich, dann synchronisiert worden. Als klar war, Anime ist auch in Deutschland gerade wichtig und groß und wir können Geld damit verdienen. Wir geben mal 2 Mark mehr aus, um die Filme zu lokalisieren. Und das merkt man auch der deutschen Synchro hier an. Das heißt, den kann man gut und gerne 2, vielleicht auch ein drittes Mal gucken, um den wirklich zu verstehen und die Realverfilmung dann wirklich maximal noch aus Interesse oder Komplettismus anzugucken. Ja, sehe ich ganz genauso. Die Synchro ist wirklich top, da kann ich nur zustimmen. Das passt auch echt gut auf die animierten Bilder und von der Stimmlage und das ist auch gut geactet, gut geschauspielert. Also kann ich nichts sagen. Die Synchro bei der Realverfilmung übrigens auch, also sicherlich, aber inhaltlich, ich bin da voll bei euch. Also lieber den Anime gucken und bei der Realverfilmung aus Interesse vielleicht mal die Actionsequenzen mal reingucken, um zu sehen, wie diese coolen Wasserkanal-Szenen in echt aussehen. Kann man machen, aber ich glaube, den Film als Ganzes, da gebe ich dir recht, Kathi, die braucht man auch echt nicht durchsitzen. Ja, also in diesem Fall leider mal eine Nicht-Empfehlung. Das ist natürlich nicht immer so. Gerade beim Japanimary soll es ja eigentlich eher auch darum gehen, dass man sich auf positive Art und Weise damit auseinandersetzt. Aber ich meine, das kann halt durchaus passieren, dass da auch Dinge dabei sind, die einem nicht gefallen oder die halt nicht so gut sind. Und das ist halt jetzt dieses Mal so gewesen. Der Japanimary ist ja vor allem erstmal dafür da, sich überhaupt mit japanischem Kino oder asiatischem Kino, wir haben jetzt auch keinen japanischen Film geguckt heute, zu beschäftigen und gegebenenfalls seinen Geschmack auch zu schärfen und nochmal hinzugehen und zu sagen, so, ich beschäftige mich jetzt vielleicht nochmal mit einem Filmgenre, das haben wir, glaube ich, nächstes Jahr dann mal vor, mit dem ich jetzt nicht so firm bin und gehe mal in fremde Gewässer. Oder weiß ich nicht, wir haben jetzt auch sehr viele Filme, die wir vorher noch nicht kannten, einfach mal eingelegt und dann auch festgestellt, haben uns nicht gefallen, haben uns gut gefallen. So, auch das gehört meiner Meinung nach zum Japanimary dazu und nicht nur sich vorne hinzustellen und zu sagen, hey, ich gucke jetzt wieder den geilen japanischen Regisseur, der jetzt schon 17.000 Filme gemacht hat und ich weiß ganz genau, was ich erwarte, was ich zu erwarten habe und alle anderen gucken den gerade auch, deswegen gucke ich den. Kann man so machen, ist legitim, aber ich finde, das nimmt da so ein bisschen die Spannung, auch die eigene Spannung so ein bisschen raus. Ja, und ich bin halt auch eine Befürworterin einfach von dem Prinzip, alles, also wenn Sachen in Genre oder Herkunftsländer oder ähnliches unterteilt werden, jeder darf Scheiße produzieren. Ja. Und das ist auch okay und ich muss die auch gucken, um sie zu erkennen als solche im Zweifelsfall. Oder abzugrenzen, was machen andere dann wirklich besser oder was ist dann wirklich gutes Kino und so. Diese Anspruchshaltung, ich gucke jetzt was Exotisches, das muss dann jetzt aber gut sein, sonst verdamme ich alles Exotische aus meinem Medienkonsumverhalten, finde ich halt auch extrem schwierig, weil ich irgendwie denke, so, Nee, wenn ich mir angucke, was American White Dudes machen dürfen, alles an Mist. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, es hat sich für Sharknado 6 eine Produktion gefunden. Also wenn man das produziert, warum dürfen andere das nicht auch? Dann denke ich mir so, das ist halt, gebt den Sachen Raum, guckt euch an, was andere machen, andere Länder, andere Kulturkreise, auch mal Frauen vielleicht einfach. So, ich habe auch schon sehr schlechte südkoreanische Filme gesehen oder sehr weirde südkoreanische Filme, wo dann aber hinterher klar war, okay, das ist jetzt eine weitere Facette dieses Kinos. Und ja, das ist, glaube ich, ein Faktor, das darf man auch nicht unterschätzen, hinzugehen. Und es geht auch gar nicht um so eine allgemeine Meinung, sondern es reicht ja, wenn ich meinen eigenen Blick dann irgendwann, meinen eigenen Geschmack dann dadurch finden kann, indem ich mich einfach ausprobiere und nicht all das nachgucke, was irgendwie meine Film-Peer-Buddies gerade irgendwie schauen. Die Kritik habe ich am aktuellen Japanuary und auch am letzten Jahr so ein bisschen gerade wieder passiert. Also die Filmauswahl ist relativ homogen im Moment und das finde ich sehr schade. Auf jeden Fall ist es ein Film oder ist das Thema Jinro ja auch was, wo man sagen kann, man kann daran sehen, dass es zumindest auch andere Ansätze an dieses Kino oder an diesen Film gibt, sowohl im Anime-Bereich, du hast es vorhin schon gesagt, es gibt halt auch, es zeigt auch, dass Anime mehr können als eine gewisse Art und Weise ernst zu sein oder eine Art und Weise überhaupt zu sein. Also es ist halt schon, der Anime ist halt schon auch ganz anders als ein Ghost in the Shell oder ein Akira oder diese ganzen Ghibli-Teile, die ja teilweise auch sehr ernsthaft und fies sein können. Aber es ist wieder anders. Es ist eine ganz andere Art zu erzählen, es ist eine ganz andere Art, Stoffe aufzubereiten. Und allein das bringt ja schon diese Aktion mit sich, dass man sagt, okay, ich gucke mir nochmal was anderes an und belasse es nicht dabei zu sagen, ich kenne diese 5 und damit reicht's. Ja, also ich von meiner Seite aus ist das Urteil gefällt. Habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen? Nö. Nö. Okay. Wollt ihr schon verraten, was noch so auf dem Tisch liegt bei euch jetzt, sowohl jetzt in den nächsten Folgen, als auch, weil du schon angedeutet hattest, nächstes Jahr habt ihr dann auch einen anderen Ansatz oder wollt euch in ungewöhnte Gewässer vor? Was könnt ihr schon verraten? Ja, das Programm für den Japanery haben wir ja relativ gut festgelegt. Ich glaube, nächste Woche gibt es nochmal Mitte der Woche, also von dem Ausstrahlungstermin ausgedacht, nochmal einen Anime-Film, nämlich tatsächlich ein Ghibli. So. Dann haben wir das den Kreis auch geschlossen. Nämlich da haben wir auch eine Erstbegegnung gehabt mit Nausicaa aus dem Tal der Winde. Den kann ich ja noch nicht, du auch sehr nicht. Gespannt, nee, genau, weil das mein Lieblings-Ghibli ist. Ja, dann verraten wir mal nicht, wie unser Urteil war. Mhm. Und die letzte Folge unseres Japanaries wird eine Folge vom König der Podcasts sein, wo wir einen schrägen Science-Fiction-Action-Film aus den späten 80ern von Toho gucken, nämlich Gunhead. Mhm. Genau, also der ist auch berühmt-berüchtigt, auch durchaus Kultfilm. Und weil es ein Toho-Film ist, hole ich mir dann Daniel dazu. Das gibt es dann am Ende des Monats. Ja, und nächstes Jahr ist, glaube ich, so die Idee, da ich jetzt die Vorbereitung gemacht habe, der letzten beiden Japanaries, dass du dir einfach auch mal 4 eigene Filme aussuchen dürftest, könntest, solltest. Genau, dass ich auch mal so ein bisschen vorher recherchiere und nachforsche und sowas, weil ich japanische Medien eher von der literarischen Seite her kenne. Also es gibt mittlerweile ein paar sehr gute Krimis, die ins Deutsche übersetzt wurden und ähnliches. Und auch da gibt es Verfilmungen. Wir haben gestern schon ein bisschen recherchiert, weil wir auf Murakami gekommen sind. Ich weiß gar nicht mehr wie. Der ist auch teilweise verfilmt worden. Das heißt, ich werde dann mal gucken, dass ich ein bisschen was anstupse, was aus der Richtung vielleicht kommt als Verfilmung und als Realfilm und als Drama, Thriller, wie auch immer. Was jetzt nicht Steffens Steckenpferd ist. Nein. Aber er wird das mit mir aushalten müssen. Genau, wir gucken irgendwelche schrägen 80er Jahre Grimdark OVAs aus Japan. Genau das. Weiß ich noch nicht. Sehen wir dann nächstes Jahr. Also für mich hört der Japanuary ja, wie gesagt, auch nicht bei diesen 8 Filmen auf, sondern wir gucken ganz parallel. Wir gucken ohnehin immer sehr viele Anime-Serien und Filme ohnehin. Und die werden dann eben bei uns dann im Januar unter dieses Banner gestellt und landen dann eben auch mit in dieser Letterboxd-Liste, die wir dann aufgemacht haben. Genau. Also das, der normale Anime-Konsum, den wir sowieso haben, mehr oder weniger. Aber wie gesagt, bei uns jetzt, seitdem wir im letzten Japanuary mitgemacht haben, ist das Thema Anime bei uns im Podcast auch wesentlich stärker wieder vorhanden. Das heißt, wenn man sich für Anime interessiert, darf man gerne bei Nerd Nerd reinhören. Ja. Ja. Auch wenn ich bei den letzten Japaneries am Ende irgendwann mal, glaube ich, gesagt habe, ich möchte mal wieder einen Film mit realen Menschen sehen. Ja, dem haben wir ja Abhilfe geschaffen, hoffentlich. Ja, ja, geschaffen, das geschaffen. Das stimmt. Genau. Genau, und finden könnt ihr die beiden auf Twitter @nnn_podcast. Genau. Da kriegt ihr alles mit. Oder auch unter @catchcutty. Genau. Oder auch das Handle von Steffen ist @nerdnerdnerd_de ausgeschrieben. Der Account ist aber geschützt, da könnt ihr gegebenenfalls nicht reingucken. Ja. Wenn ihr da Folgen drückt, gucke ich erst, wer ihr seid, und wenn mir eure Nase nicht passt, schmeiße ich euch raus. Völlig legitim heutzutage auf diesem Medium. Absolut. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt direkt gucken, ob da was für euch dabei ist und ob ihr den drei Sachen folgen wollt. Von meiner Seite, von Polygamia-Seite aus, vielen Dank euch beiden, dass wir zusammen so ausführlich über Jinro, Wolf Brigade und Young, wie er auch immer jetzt hieß, so ausführlich reden konnten. Vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Und wir hören uns demnächst wieder bei einer neuen, spannenden Folge des Polycast hier auf Polygamia. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.